unterwegs, tagelang und mittlerweile hab ich selber mit mir Mitleid. Komm bitte geh, lass mich los, ich will nichts mehr von dir hören. Dieses Lied macht mich krank, ja verdammt, ich bin noch getönt. Ich versteh gar nicht, wie die Zeit vergeht und denke gern an meine Kindheit. Unterwegs, tagelang und mittlerweile hab ich selber mit mir Mitleid. Früher nichts, heute kennen sie mich, alles 180 Grad gedreht. Von der Dunkelheit hoch ins Licht, ich danke Gott dafür, dass ich noch leb. Ich weiß nicht mal, wie das hier geht, Traum wird zur Realität. Sonne entgegen im Cabriolet, doch ich schwör, irgendwas fehlt. Ja, es tut weh wie ein Slow-Mo, Kopf ist Krieg, bis wie YOLO. Hab jetzt Cash für die Promo, doch immer noch keine Liebe, no, no. Bitte geht, lass mich los, ich will nichts mehr von dir hören. Dieses Leben macht mich krank. Bitte geh, das Lied ist von Elif und Mero. Mero ist ein deutscher Rapper und hat türkische Wurzeln. Er ist am 28. Juli 2000 in Rüsselsheim am Main geboren. Elif Demiresa, geboren am 12. Dezember 1992 in Berlin, ist bekannt unter ihrem Künstlernamen Elif. Sie ist eine deutsche Musikerin und Songschreiberin mit türkischen Wurzeln. Bitte geh ist eine deutsche Rap-Song. Was ist Rap überhaupt? Rap ist ein rhythmischer, markanter und meist schneller Sprechgesang in der populären Musik und Teil der Kultur des Hip-Hops. To rap, klopfen bzw. pochen, deutet die Art der Musik und des Sprechgesangs an. Besonders charakteristisch für Hip-Hop-Musik ist zunächst der Rap, der Sprechgesang, der auf unterschiedlichste Art und Weise, aber immer betont rhythmisch vorgetragen wird und sich meist reimt. Es gibt sehr viele Rap-Arten, Boom-Bap, Cloud-Rap, Conscious Hip-Hop, Krank, Drill, Emo-Rap, Frat-Rap, Horrorcore. Bitte geh wurde in 2020 veröffentlicht und hat bis jetzt 24 Millionen Aufrufe in YouTube. Mero will in dem Song sagen, dass er von seinem Freundin verletzt wurde und sie soll weggehen. Er will auch sagen, dass dieser Welt zu klein ist und man wird sehr kalt im Stich gelassen. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway und ich spüre den Wind, denn nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Und ich sehe die Sonne spiegelt sich in der Schuppe, Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt in